wenn einem das Leben die Hoffnung nimmt und einem die Zeit so fremd vorkommt, dann müsstest du mir verzeihen. Wir ziehen unsere Bahnen und lieben die Gefahren, selbst wenn ich falle. Am Ende dieser Stadt stehe ich hier und warte auf dein Zeichen. Ich ebne dir den Weg und stell für uns die Weichen. Zeit hat uns geprägt, das Leben uns bewegt, um das alles zu erreichen. Schau mir in die Augen, sag mir, was du siehst, was du fühlst. Durch eine Sanduhr läuft mir die Zeit davon. Ich warte auf dein Zeichen, doch wie gewonnen so zerronnen. Am Ende dieser Stadt steh ich hier und warte auf dein Zeichen. Ich ebne dir den Weg und stell für uns die Weichen.